Wie willst du reden, wenn dein Wort nicht reicht? Und schneller handeln, wenn sofort nicht reicht? Und Gefühle töten, wenn dein Mord nicht reicht? Und dich selbst zufrieden stellen, wenn dein Fort nicht reicht? Dann was willst du noch, wenn dir Support nicht reicht? Vielleicht macht dein Leben am richtigen Ort dich reich. Doch bist du glücklich, wenn dir Geld nicht reicht? Und es keinen gibt, der dir das Verhältnis zeigt zwischen Bier und Schnaps, zwischen Rausch und Leben, zwischen Luxus und allem, was du brauchst zum Leben, zwischen Reden und einen Fick drauf zu geben, zwischen hast du echte Freunde oder glaubst du jedem oder brauchst du jeden? Es ist alles, kommt zu seiner Zeit, doch bis dann hast du die Einsamkeit einverleibt. Keiner bleibt, keiner spricht, isoliert deine Sicht. Worte sind wie Steine, es ist besser, wenn dich keiner trifft. Und was ich mein ist, keiner sagt dir, ob er Freund oder Feind ist. Doch du wachst auf und du merkst, dass du allein bist. Und du siehst es ein Shit, woran du geglaubt hast, war nur ein Witz. Und was ich mein ist, keiner sagt dir, ob er Freund oder Feind ist. Doch du wachst auf und du merkst, dass du allein bist. Und du siehst es ein Shit, woran du geglaubt hast, war nur ein Witz. Was ist, wenn der Weg nach oben eigentlich der nach unten ist? Und alles Gute immer auch mit Schmerz verbunden ist? Wenn alles, was du wolltest, schlagartig verschwunden ist und du unter Menschen allein in jeder Sekunde bist? Du hast, was du brauchst, aber der Shit nicht reicht. Und ich ständig selber fix, warum bin ich nicht reich? Diese ganze Scheiße mitzumachen ist nicht leicht. Und was ist, wenn ein Kuss, ein Blick und dein Fick nicht reicht? Ihr habt euch alle mit einer Scheinwelt abgefunden und ich habe wieder mal die ganze Nacht getrunken, um es zu vergessen und um auf euch Schmucks zu scheißen und um diesen ganzen Dreck aus meinem Kopf zu streichen. Es ist alles okay, ich werd meinen Weg allein gehen. Wo sein Platz ist, muss irgendwann jeder von uns einsehen. Doch glaub mir, ich möchte jetzt nicht von Schicksal reden, doch mehr als Songs werde ich keinen von euch Wichsern geben. Und was ich mein ist, keiner sagt dir, ob er Freund oder Feind ist. Doch du wachst auf und du merkst, dass du allein bist. Und du siehst es ein Shit, woran du geglaubt hast, war nur ein Witz. Und was ich mein ist, keiner sagt dir, ob er Freund oder Feind ist. Doch du wachst auf und du merkst, dass du allein bist. Und du siehst es ein Shit, woran du geglaubt hast, war nur ein Witz. Ich hab gesehen, dass der Mensch des Menschen Wolf ist. Ohne Scheiß. Und was passiert, wenn du ständig voll bist? Hab gesehen, wie tief du fallen kannst, wenn du zu stolz bist. Und dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Also wie könnte ich lügen, wenn ich die Wahrheit nicht kenne? Und wie willst du siegen, wenn du in Wahrheit nicht kämpfst? Und wie willst du frei sein, wenn du nur arbeiten kennst? Guck, wen sollt ich biten, wenn jede meiner Bars brennt? Wie kannst du lieben, wenn du dich selbst hast? Oder Liebe empfinden, wenn du damit Geld machst? Wie kannst du stolz sein auf etwas, das du nicht selbst hast? Wenn nicht mal deine eigene Zukunft in dein Blickfeld passt. Und was ich mein ist, eigentlich weiß hier keiner so genau, ob er sein eigener Freund oder Feind ist. Guck, ich wach nicht auf und bin allein. Ich schlag es gar nicht ein, weil mich dieser Scheiß fickt. Und was ich mein ist, keiner sagt dir, ob er Freund oder Feind ist. Doch du wachst auf und du merkst, dass du allein bist. Und du siehst es ein Shit, woran du geglaubt hast, war nur ein Witz. Und was ich mein ist, keiner sagt dir, ob er Freund oder Feind ist. Doch du wachst auf und du merkst, dass du allein bist. Und du siehst es ein Shit, woran du geglaubt hast, war nur ein Witz. Und was ich mein ist, keiner sagt dir, ob er Freund oder Feind ist. Doch du wachst auf und du merkst, dass du allein bist. Und du siehst es ein Shit, woran du geglaubt hast, war nur ein Witz. Und was ich mein ist, keiner sagt dir, ob er Freund oder Feind ist. Doch du wachst auf und du merkst, dass du allein bist. Und du siehst es ein Shit, woran du geglaubt hast, war nur ein Witz.